Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute Nacht. Nach der Themennacht gestern. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Ina. Und Ina ist 29. Hallo Ina. Hallo. Hallo. Ina, um was geht's denn bei dir? Also um Männer und SM eigentlich. Oh, um Männer und SM. Ja, genau. Also ich habe da so einen Konflikt, kann man sagen. Mhm. Ich bin alleinerziehend, ich habe einen Sohn. Wie alt ist der? Und der wird 3. Ja. Und eigentlich ist es so, wie vielleicht nahezu jede Frau wünsche ich mir natürlich einen Mann, der liebevoll ist, ehrlich, zärtlich. Natürlich. Ja, genau. Ja. Allerdings so auch nur so in einer Beziehung halt. Ja. Also das Problem ist, dass ich da so einen Konflikt dann mit der Sexualität habe. Du hast vom Herzen her diese Sehnsüchte, wie du sie gerade beschrieben hast. Genau. Und vom Sex her stehst du auf knallharte Sachen aus dem SM-Bereich. Richtig. Und der Typ Mann, der mich da dann anspricht, also der ist dann auch so der Dominante halt, ne? Also man so schon optisch auch, sind das so bestimmte Also im Sexuellen. Im Sexuellen möchtest du dominiert werden. Richtig, genau. Und auch rein optisch brauche ich da auch so bestimmte markante Züge und zum Beispiel? Also es muss schon so sehr männlich sein, also sehr, sehr markant im Gesicht und tiefe Stimme, Haare auf der Brust. Richtig, genau, ja. Ja. Mhm. Ah, ja. Genau. Und den Mann, den ich dann sexuell suche, der ist dann auch in seiner Natur meistens schon so dominant, dass er zu meinem richtigen Leben gar nicht passt. Also ich bin da wirklich in so einem, Also dieses Problem haben ja viele Leute, die SM gestrickt sind, dass sie nicht für ihr normales Leben oder für das, fürs, was heißt normales Leben, für ihr sonstiges Leben, da keinen Sexualpartner finden, wo das alles dann stimmig ist. Wie lange bist du schon auf der SM-Schiene? Ich würde sagen so 5-6 Jahre. Und wie lebst du das aus zurzeit? Ich habe da halt einen Mann, mit dem ich eine rein sexuelle Beziehung habe. Ach so, einen festen Sexualpartner. Ja, richtig. Der genau. So ist, wie du es gerade beschrieben hast, der ist ja sehr markant, sehr maskulin. Ja. Der ist dominant. Genau. Der nimmt dich richtig ran. Ja, so ungefähr. So wie du es möchtest. Wo sind deine Grenzen im SM-Bereich? Wohin gehst du? Eigentlich habe ich keine. Das ist ja auch so das, was mich so hinterher oft schockt. Also ich bin damit nicht zufrieden. Also ich bin nicht so, dass ich sage, ja, das ist toll, dass ich darauf stehe. Also ich bin damit nicht zufrieden. Also wirklich nicht. Also die Frage war, wo deine Grenzen sind. Aber jetzt, ich weiß. Also ich mache quasi das, was der andere sagt. Also ich sage quasi nicht, da ist jetzt Schluss. Also ich habe ich habe irgendwie keine Grenze. Dabei war mir das mal früher, wenn ich das ganz kurz erklären darf, war mir das mal sehr zuwider. Also Sexualität hat nicht so angefangen wie also ganz normal sondern war halt schon auch mit einem sehr dominanten Mann. Also da wurde halt nicht viel gefragt, ob es überhaupt nicht und so. Und darum war mir das eine lange Zeit total zuwider. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, diese normale Art, so so mit dem Streicheln und so, das geht halt nicht. Also da das ist nicht dein Ding. Nee. Aber dann verstehe ich nicht, wenn du sagst, ich fühle mich danach, habe ich das richtig verstanden gerade, wenn du aus so einer SM-Session kommst, du bist meinetwegen geprügelt worden oder was man da alles so macht oder gefesselt worden und danach fühlst du dich aber nicht gut. Nee, danach fühle ich mich schlecht. Warum? Also sobald die Erregung weg ist, fühle ich mich total schlecht. Aha, aber dann, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, zieht es dich dort wieder hin. Richtig, genau. Mhm, und, genau. Und währenddessen, während das passiert, findest du es da gut? Ja, also solange ich erregt bin, ja. Und danach finde ich es dann eben nicht sofort mehr. Abstoßend. Mhm. Ja, also dann finde ich auch den Gegenüber abstoßend und ja. Das ist ja also, nur auch eine besondere Form oder ein besonderes Phänomen, dass du das danach abstoßend und fast widerlich findest. Ja, also danach will ich dann auch nicht erstmal nichts davon wissen. Das geht dann eine Zeit gut und dann zieht es mich wieder an. Also dann versuche ich mir auch, Was ist denn das Krasseste, was dein Mann, dieser dominante Sexualpartner, bisher mit dir gemacht hat? Ja, was soll ich da sagen? Also für den einen ist ja das krass, für den anderen ist das krass. Naja, für dich. Was war für dich, wo du schon sagtest, oh, das war aber schon eine Nummer sehr heftig. Was war das? Ja, es war schon mal mit Schlägen sehr heftig. Also mit Schlägen? Ja, genau. Es war schon mal so körperlich grenzwertig. So. Ja. Aber der Deal ist doch, dass wenn du sagen würdest, stopp, dann hört er auf, oder? Ja, aber das kommt dann bei mir gar nicht. Das also irgendwie bin ich dann nicht fähig, das zu sagen. Also weißt du, ich würde mir an deiner Stelle mal ein bisschen Gedanken über meine eigene Sexualität machen. Nur diese beiden Punkte finde ich schon sehr merkwürdig, dass du nicht stopp sagen kannst, wenn du eigentlich stopp sagen würdest wollen oder sollen. In so einer heftigen Sexualität. Und was ich noch viel gravierender finde, ist, wenn du da rausgehst aus dieser Sexualität, dass du dich dann richtig unwohl fühlst. Da stimmt was nicht. Ja, deswegen rufe ich an. Ja, da stimmt was nicht. Hinzu kommt ja noch das Problem, dass du offensichtlich keinen Partner findest, den du lieben kannst für deinen Alltag. Weil der dir diese Art der Sexualität, so habe ich es ja gerade verstanden, in der Regel nicht geben kann. Richtig. Und dir die normale Sexualität, die harmlose Sexualität, ist dir langweilig, oder? Richtig. Es zieht mich dann früher oder später was anderem. Also ich würde auch sagen, der Vater von meinem Sohn, der war für mich quasi perfekt. Also so, wie ich mir das vorstelle. Also das hat gepasst zwischen uns. Also ich meine, nicht perfekt von perfekt, aber es hat gepasst zwischen uns. Also da gab es sonst nicht so... Ja. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen? 3 Jahre. Hm. War es denn da auch so, dass nach der Sexualität es dir zuwider war? Naja, da war es so, dass es nicht so... nein, also bei ihm war das schon so, dass ich mit ihm dann auch zusammen einschlafen konnte und so. Das war schon, aber es war nie so, so dieses Gefühl von... Also diese Erregung und so, das war halt nicht da. Also ich war verkrampft dann bei diesem... War denn diese Sexualität nicht so hart wie die du jetzt zurzeit hast? Nein. Ich verstehe. Mhm. Hast du mal eine ganz andere Frage? Lass uns mal eben zurückgehen, so in deine Vergangenheit, Kindheit, Jugend. Hast du mal in Sachen Sexualität etwas Heftiges erlebt? Etwas Unangenehmes? Ja. Also so fing das an bei mir. Also wie gesagt, erstes Mal war jetzt nicht so das, wie man sich das wünscht. Also, was war das denn? Was war das und wie alt warst du? Ich bin gerade 13 gewesen und der Mann war über 18. Ja, und es war halt so, er war halt schon ein bisschen angetrunken und das war halt noch in der Party auf dem Weg nach Hause und ja, so war das. Ja. Ja, aber was war da? Bist du vergewaltigt worden oder was? Ja, eigentlich keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist dir irgendwas passiert, als du 13 warst, was damals nicht schön für dich war. Ja, das oder, schon. Oder sagen wir, was für dich schlimm war damals. Ja, das schon, okay. Das kann man so sagen. Ja, so kann man das sagen. Kann natürlich sein, dass dadurch auch deine ganze Sexualität irgendwie durcheinander geraten ist und du entsprechend so empfindest, wie du heute empfindest. Das kann ja sein. Du musst zu einem Therapeuten, einem Sexualtherapeuten gehen, Ina, finde ich. Komm dir doch mal selbst auf die Schliche, zusammen mit einem Fachmann, was da los ist bei dir, warum das so ist, warum du so tickst und funktionierst. Das wäre doch für dich... Ja, ich habe schon mal eine Therapie gemacht. Also, aber irgendwie... Wurde da auch über Sexualität viel gesprochen? Über Männer und Männerbilder schon so. Aber nicht so richtig zur Sache. Nein. Finde ich, müsste man machen. Müsstest du machen. Ich glaube, du kannst davon nur profitieren. Mhm. Meine Psychologin, die hat zugehört jetzt gerade, die Heide. Ja, okay. Ich möchte gerne, dass du weiter mit ihr jetzt sprichst. Die wird dir sicherlich noch ein paar sehr konkrete, wegweisende Infos geben können, was du tun solltest. Dass du was tun solltest, davon bin ich und wird sie auch überzeugt sein, da bin ich sicher. Okay. Ja? Ina, okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Heide zurückgerufen. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ebenso. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Marc und Marc ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marc. So. Ach, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Das ist normal. Naja, gar nicht mal so sehr, weil ich jetzt im Fernsehen bin, sondern so ein bisschen, weil mein Thema ein bisschen ein pikantes ist. Mhm. Und ich so ein bisschen Hemmung habe, das jetzt mit zu vielen Details zu erzählen. Zum Beispiel bin ich gerade schon gefragt worden, was ich arbeite und sowas. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir solche Details weglassen könnten, um da die wiedererkennen. Okay, wir machen wir treffen eine Vereinbarung. Ja. Immer wenn ich jetzt gleich was frage, was irgendwie ein bisschen dir zu nah ist, sagst du, stopp. Alles klar. Okay. Gut, wunderbar. So. Ja, es was geht ist, um Folgendes. Genau, fang erstmal an. Ich bin 28 Jahre alt und seit circa 7 bis 8 Monaten mit einer Frau zusammen, die ist ein klein wenig älter als ich, 30 ist sie. Mhm. Und inzwischen empfinde ich auch sehr viel für sie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das Liebe nennen kann, bevor du fragst. In dieser Phase befinde ich mich gerade, in dieser Findungsphase. Was ist bisschen das? Bisschen verliebt auf jeden Fall. Wie mag man das nennen? Genau, verliebt. Okay. Bei ihr ist es definitiv mehr. Ja. Sie sagt solche Sachen wie, ja, du bist für mich der Mann meiner Träume. Ich habe gehofft. Mhm. Sie steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Sie sagt jetzt nicht, ich will morgen ein Kind. Ja. Sie sagt aber schon, du bist der Mann meiner Träume und ich habe gehofft, ich ziehe dann in ungefähr einem Jahr, habe ich mir schon ausgemalt mit meinem Job und so, wie könnte das sein, wenn ich zu dir ziehe und so weiter. Ja. Jetzt. Kurze Zwischenbemerkung. Ja. Würde mich an deiner Stelle, wo du dir noch nicht so ganz sicher bist, würde mich bedrängen, solche Äußerungen zu hören. Es ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Ah. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich mir selber ein bisschen schäbig vorkomme. Und ich lege da sehr viel Wert auf deine Meinung. Ich habe heute auch schon mit meinem Vater darüber geredet, der kennt und schätzt dich auch. Mhm. Und ich habe ihm erst gesagt, ich habe gestern schon angerufen bei deiner Redaktion, aber da hattest du ja die Themennacht für heute und ich hatte den Anruf eigentlich schon wieder verworfen und mein Vater hat mir jetzt gesagt, mach das doch, ich finde das richtig, wenn dir da einer helfen kann, dann der. Gut, dann fangen wir mal an. Was ist jetzt genau los? Ich komme mir halt deswegen recht schäbig vor und mein Hauptproblem ist es eigentlich, es sind eigentlich zwei Probleme, die ich habe. Ich fange erstmal mit dem Hauptproblem an. Meine Freundin ist etwas stabiler. Ich sage jetzt mal ungefähr als Richtwert. Sie ist ungefähr 1,70, 1,75 und ist bei, ich würde sagen, 120, 130 Kilo. Genau kann sie es mir nicht sagen, weil sie selber sagt, ich habe mich da lange nicht mehr drauf getraut. Bisschen stabiler ist jetzt freundlich ausgedrückt. Ja. Ich bin jetzt selber auch ein bisschen stabiler, nicht so stabil. Ich bin ungefähr 1,85 und bin bei 110, bin aber auch ein recht kräftiger Mann. Gut. Ja. So. Und da war wohl vor meiner Zeit noch mehr. So, dass, sie hat mal eine Zahl gesagt, ich meine, sie hat schon 30 Kilo abgenommen oder so. Mhm. Und das macht sich heute natürlich auch optisch bemerkbar, indem sie hat halt... So Schürzen. Genau, richtig. Fett das ist Schürzen. Das eine. Mhm. Warum jetzt, kommst du dir schäbig vor? Weil ich das von Anfang an wusste. Und jetzt langsam erst eine gewisse Abneigung dagegen entwickle. Ich merke, dir fällt schwer, das zu überhaupt auszusprechen, ne? Weil ich, ja. Du schämst dich fast, das zu sagen. Ja, es ist auch so. Eben weil ich das vorher wusste, dass jetzt 7 Monate für mich kein Problem war. Mhm. Also, und jetzt auf einmal, man muss vielleicht noch dazu sagen, die menschlichen Werte liegen voll auf einer Wellenlänge. Okay. Und diese Frau, und das ist, was ich so schäbig daran finde, diese Frau in einem Top-Körper, die würde ich auf der Stelle weg heiraten. Also kommen wir nochmal auf den Körper zurück. Also das ist hier eher unangenehm und fast abstoßend, das zu sehen, das anzufassen, das zu streicheln. Es ist nicht ganz so extrem, aber es ist halt nicht das, ich sag mal, was man jetzt als Mann so braucht, um dann auch mal auf anderem, auf anderer Ebene als dem Nachmittagsspaziergang auf Touren zu kommen. Ja, also sexuell turnt es dich eher ab als an. Richtig. Ja. Gibt es sonst auch noch was an ihrem Körper, was dich stört? Ja, und das ist eher die pikantere Sache. Das ist aber das kleinere Problem, weil da reicht, glaube ich, ein kleiner Tipp von 2, 3 Leuten, um das zu ändern. Mhm. Und zwar, du kennst vielleicht die Redewendung, man kann sich nicht riechen. Mhm. Ich hatte ganz am Anfang dieser Beziehung, also wirklich schon nach der ersten, zweiten Nacht, die Empfindung, dass sie im Intimbereich etwas riecht, für mich unangenehm riecht. Es gibt ja Menschen, die mögen speziell den und den Typ. Und ich hatte mir zu Anfang dieser Beziehung geschworen, ich lasse solche Sachen nicht daran nagen und spreche sowas an. Und das habe ich getan. Oh, das ist natürlich mutig. Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat natürlich angefangen zu weinen, hat sich sehr geschämt, völlig verständlich. Ich habe dann noch versucht, gut auf sie einzureden, dass es ja nicht so schlimm ist und dass es nicht an ihr liegen muss und dass es ja nicht umsonst auch im Drogeriemarkt diese intimen Seifen gibt, extra für solche Sachen. Glaubst du denn, dass es daran liegt, dass sie sich nicht ordentlich wäscht? Oder es gibt ja auch Menschen, die einen Geruch haben, einen sehr intensiven Geruch, obwohl sie sich ständig waschen. Ich komme da jetzt gleich noch zu was, dass das vielleicht ein bisschen aufklärt. Das ist mir seitdem nicht mehr aufgefallen. Ah, das heißt, sie hat sich ordentlich gewaschen. Ich gehe davon aus. Ich stehe natürlich nicht daneben. Mhm. Jetzt kommt noch eine Sache. Das war, wie gesagt, ziemlich zu Anfang der Beziehung. Mhm. Seitdem ist es... Ich habe sie dann, ich würde mal sagen, zu Mitte hin, also so im 3. Monat irgendwann mal massiert. Mhm. Und war dann, als ich so auf Höhe, so als die Wirbelsäule abging, als ich auf Höhe des Steißes war, kam mir halt ein unsauberer Geruch aus der Po-Gegend entgegen. Mhm. War das nachdem du das gesagt hattest? Ja, das war 3 Monate später ungefähr. Da habe ich nicht drauf angesprochen, weil ich dachte, okay, ja, wir waren den ganzen Tag unterwegs, so die Tour halt. Und man ist ja, wenn man etwas fülliger ist, neigt man ja auch eher zu Transpiration. Mhm. Da habe ich das ignoriert. Ich habe sie jetzt auch nicht immer massiert. Okay, das sind die Punkte. Ja, jetzt kommt noch eine letzte Sache. Ja. Jetzt war vor 2 Wochen ungefähr, und das war der Auslöser für meine ganze Denkweise jetzt. Da war sie bei mir, hat gebadet, eine gute halbe Stunde lang gebadet. Nicht geduscht, sondern war wirklich mit dem ganzen Körper in der Wanne und hat gebadet. Kam unmittelbar danach dann wieder zu mir ins Wohnzimmer. Ich habe sie wieder massiert und wieder stößt mir dieser Geruch in die Nase. Also ich fasse zusammen. Für dich ist es unangenehm, die Fettschürzen zu sehen und anzufassen. Das erregt dich sexuell überhaupt nicht. Und es tönt dich genauso ab, kann man sagen, die Gerüche von der Frau. Ja, ich verstehe aber auch nicht, wie das sein kann, dass man aus der Wanne kommt, wo der ganze Körper unter Wasser ist und man riecht unrein. Verstehe ich auch nicht. Hat sie sich nicht richtig gewaschen, auch in der Wanne. Obwohl die Wanne allein schon viel bewirkt. Wenn man lange im Wasser sitzt, wird schon viel weggelöst, aufgelöst. Dann. Ja, also das wäre jetzt eine Sache, da ist eigentlich, das ist mein kleinstes Problem. Weil wie du jetzt ja schon andeutest, kann man da ja mit Reinheit einiges erreichen. Die Frage ist nur, ich kam mir schon ultra schäbig vor, als ich ihr das sagte mit dem Intimbereich. Mhm. Wie sagt man denn sowas bitte? Na, ich wundere mich vor allen Dingen auch, wo sie das schon einmal gesagt bekommen hat, dass sie jetzt... Ich würde mich an deren Stelle Schrubben, was das Zeug hält, wenn ich dann mit dir zusammenkäme, damit da auch nicht eine Nuance an Geruch hochkommt. Aber da ist ja noch ein ganz anderes Problem, eben das mit dem Körper. Genau, das ist ja der zweite Punkt. Ich sage ja, das sind zwei getrennte Punkte für mich. Ja, genau. Soll ich dir mal sagen, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf gedacht habe? Ja, gerne, dafür rufe ich dich an. Sofort spontan gedacht habe, als du angefangen hast zu erzählen schon. Ja. Und es kam ja eins zum anderen. Ja. Da habe ich gesagt, das gibt nichts mit den beiden. Wieso? Weil man, glaube ich, gegen solche elementare Empfindungen nicht angehen kann. Wenn man jemanden nicht riechen kann, so wie der Volksmund schon sagt, kannst du dir das Thema hindrehen, es wird dich immer abstoßen. Und du kannst ja auch nicht einen Körper schön oder geil reden, wenn du den Körper, egal aus welchen Gründen auch immer, nicht schön oder sogar etwas abstoßend findest. Das funktioniert nicht. So, und jetzt? In dem Moment, wo eine Frau dir über den Weg läuft, die das nicht hat, wo der Körper stimmt, wo der Geruch stimmt, bist du weg. So funktionieren wir Menschen nun mal. Ja, es das ist traurig. Es ist jetzt 7 Monate gut. Es fängt ja jetzt erst an, mich zu stören. Ja gut, aber es scheint ja für dich ein großes Problem zu sein. Du sprichst mit deinem Vater drüber, es ist dir peinlich, darüber zu reden, du beschäftigst dich damit, das steht ja schon im Zentrum deines Denkens, was die Freundin betrifft. Das Ding ist jetzt halt auch, ich weiß nicht, wie ich sie darauf ansprechen soll. Du kannst ich fühle mich halt so super oberflächlich, wenn ich ihr jetzt sage, pass auf, ich kann nicht mit dir zusammen sein, das fällt mir jetzt nach 7 Monaten auf. Ich finde dich nämlich eigentlich gar nicht so sexy. Da fühle ich mich einfach völlig bescheuert. Das finde ich auch. Also wenn das wirklich dann so definitiv sein sollte, würde ich nicht die reine Wahrheit sagen. Das ist zu verletzend für die andere Person. Du meinst, das ist quasi, da kann man ruhig andere Sachen vorschieben, um sie zu schonen. Ja, das finde ich schon. Was nutzt es da, die reine Wahrheit zu sagen? Sie wird vielleicht genügend Selbstprobleme mit ihrem Körper haben und ihr das dann nochmal volle Kanne ins Gesicht zu schleudern, das finde ich nicht in Ordnung. Aber nur was deine Person anbelangt, ihr beobachte es noch ein bisschen weiter, aber wenn das schon so im Zentrum deiner Wahrnehmung steht, ich kann es dir auch von meiner Seite aus sagen, wenn ich in deiner Situation wäre, man hat ja gar keine Freude an intimen Situationen dann mit einer solchen Person. Ja, das ist schon wahr. In letzter Zeit ist das so, ja. Ja, objektiv ist das natürlich alles traurig, wenn du sagst, es ist eine tolle Frau, ein toller Mensch, aber dann funktioniert das eben körperlich nicht. Zur körperlichen Harmonie zwischen zwei Menschen gehört eben nicht nur ein toller Geist und ein tolles, gutes Herz, sondern... Habe ich heute schon mal gehört. Ja. Ja. Hat der Vater das gesagt, oder? Genau, richtig. Ja, da gehört auch viel Gerüche, optische Signale, alles Mögliche gehört dazu. Ja, genau, für so eine klare Ansage rufe ich an. Danke dafür auch. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe noch eine Sache. Mhm. Ich weiß, wir reden jetzt schon recht lange, aber die würde ich gerne noch fragen. Mhm. Ich bin wirklich so interessiert daran, das aufrechtzuerhalten irgendwie. Ich will das nicht so richtig wahrhaben. Mhm. Ich kann mir fast denken, was du sagst, aber vielleicht muss ich das einmal hören einfach. Ich gehe davon aus, da das wirklich schon ein ziemlich massives Problem ist, dass sie selber damit nicht glücklich sein kann. Mhm. Und ich spiele mit dem Gedanken, ihr halt das doch zu sagen, eben vor dem Hintergrund, weil ich nur ihr Bestes will. Und selbst wenn sie mir dann todtraurig ist, man muss vielleicht manchmal einfach Sachen hören. Was bringt ihr jetzt zum Beispiel in ihrem Leben, wenn sie immer die Freunde kommen und gehen sieht und keiner hat letztendlich, sag jetzt mal, den... Ja, ne, aber... ihr zu sagen, woran es gelegen hat. Ja. Weil zumal heute kann man ja, ich will sie jetzt nicht für mich dazu bringen, irgendwie die abschneiden zu lassen. Aber man muss ja ganz klar zum Beispiel mal realisieren, er verliert sowas nicht mehr. Meinst du nicht, dass ihr das längst bewusst ist? Ja, vielleicht fehlt ihr da einfach die Unterstützung von jemandem, der das bereit ist, mit dir durchzugehen zum Beispiel. Gut, dann du kannst sie besser einschätzen. Dann versuche, überleg das nochmal genau, ob du es tust. Meine Frage an dich an dieser Stelle ist einfach nur, steht mir unter den Bedingungen, 7 Monate bin ich mit ihr erst zusammen, steht mir überhaupt zu, sie auf sowas anzusprechen, auf so einen ziemlich krassen Einschnitt? Also ich würde das immer abwägen, ich würde niemanden verletzen wollen. Nee, ich nämlich auch nicht. Dann würde ich es eher verschweigen, als als denn da ein Risiko einzugehen. Denn wie gesagt, ich glaube, das ist ja alles durchaus bewusst. So, Marc, jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Tipps. Sehr gerne, alles Gute. Ich danke auch nochmal deiner Redaktion, dass du mich jetzt eigentlich mit so einer Lappalie hier in die Sendung genommen hast. Keine Lappalie, ein ernstes Problem. Marc, alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. 1.25 Uhr haben wir. Und hier ist Fredi, 49, guten Morgen. Hallo Fredi. Ja, guten Morgen Domian. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Um was geht's denn? Ich rufe eigentlich an wegen deiner Sendung von gestern. Ja. Da hattest du das Thema, mein Leben ist in Gefahr. Mhm. Und ich hatte, am Anfang der Sendung waren zwei Gäste, die hatten Krebs gehabt. Ja. Und diesen Krebspatienten möchte ich zwei für mich wichtige Ratschläge geben. Mhm. Und zwar einmal das Buch mit dem Titel Keine Angst vor Krebs von Professor Dr. Julius Hacketal. Mhm. Und dann im Internet die Seite www.germanische-heilkunde.at. Wie heißt das www? Wie? Ich habe es nicht verstanden. www.germanische-heilkunde.at. Ach, germanische. Ja. Okay. Aber das ist nicht der Grund des Anrufes, die Tipps zu geben, oder doch? Nein, es geht auch um... Aber sehr nett, dass du die Tipps gegeben hast, vielen Dank. Es geht auch um meine eigene Geschichte. Mhm. Also, ich bin auch der Meinung, mein Leben ist in Gefahr. Oh, jetzt habe ich das Problem, eine sehr lange Geschichte kurz zu machen. Darf ich dich vorher bitten, den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz abzuschalten? Aha, ja. So. Mhm. Es geht um Folgendes. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Wann war das? Im November 2002. Ja. Und bei diesem Verkehrsunfall habe ich einen Totalschaden am Becken erlitten. Im Becken? Am Becken, ja. Was heißt das konkret? Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Totalschaden. Die behandelnden Ärzte haben mir gegenüber geäußert, dass angeblich 80 bis 100 Frakturen im Becken gewesen sind. 80 bis 100 Brüche im Becken? Ja, ja. Also das ganze Becken war völlig zerkloppt. Da war nichts mehr heil geblieben. Allerdings ist diese Aussage nach meinen eigenen Recherchen doch stark übertrieben. Ich habe meine eigenen Röntgenbilder alle zu Hause und habe jetzt auch radiologische Schulbücher angeschafft und bin jetzt in der Lage, diese Röntgenbilder schon mal etwas besser als ein Laie zu beurteilen. Wie lange hast du denn damals im Krankenhaus gelegen? Ach, das waren circa 2 Monate. Mhm. Ja, ungefähr 2 Monate. Wenn es auch nicht so viele Brüche waren, aber dennoch werden es reichlich Brüche gewesen sein. Ja, also nach meiner jetzigen Einschätzung waren es 25 oder 26. Das ein Fall ist mir jetzt immer noch unklar, ob das wirklich ein Bruch ist oder doch noch was anderes. Ist das denn jetzt nach den Jahren, 2002 war das, sagst du, ist das alles wieder verheilt? Ja, eben nicht. Deshalb ist ja mein Leben immer noch in Gefahr. Warum konkret ist dein Leben in Gefahr? Also, ich habe heute noch 6 instabile Frakturen. Im Becken? Diese sind aufgrund ärztlicher Diagnosefehler und darauf folgender Behandlungsunterlassungen sind die heute noch instabil. Und instabil bedeutet konkret? Na, die sind beweglich. In den ärztlichen Berichten kann man auch solche Ausdrücke lesen wie fortschreitende Fehlstellungen. Also meine linke Beckenhälfte war zum Entlassungszeitpunkt aus der ersten Klinik um 1,5 Zentimeter nach oben verschoben. Das heißt, da sind immer noch diese besagten Brüche in dem Becken. Ja, ja. Das muss doch dann, also ich hatte einmal in meinem Leben einen Beinbruch und weiß, wie schmerzhaft das war. Das muss doch für dich permanent schmerzhaft sein. Nee, die knöchernen Frakturen, die bilden dann im Laufe einiger Monate sogenannte Falschgelenke oder Scheingelenke aus. Also das Reiben der Knochen aneinander tut nicht mehr weh. Da hat die Natur wunderbare Notlösungen geschaffen. Warum ist denn dein Leben deshalb in Gefahr? Ja, das Problem ist, ich bin immer noch in der Lage zu laufen, was ich eigentlich gar nicht mehr dürfte. Mhm. Und jeder Schritt könnte mein letzter sein. Warum? Ja, weil wenn man normal läuft, wechselt man ja immer 100% Körpergewicht abwechselnd auf die linke und auf die rechte Beckenhälfte. Mhm. Und gerade da an den strategisch wichtigen Stellen, wo die größten mechanischen Kräfte zwischen den Hüftgelenken und der Wirbelsäule übertragen werden, genau dort sind ja diese Frakturen. Ja. Und da kann ein einziger Schritt dafür sorgen, dass eine Beckenhälfte, je nachdem welche nun gerade belastet ist, sich um 10 oder sogar 15 Zentimeter mal nach oben verschiebt. Und wieso wäre das tödlich? Weil die Beinhauptschlagader im Inneren der Beckenknochen an der Oberfläche des Knochens festgewachsen ist. Ich verstehe, das ist aber gruselig. Das heißt, es kann sein, dass du, wie du es gerade sagtest, bei jedem Schritt kann deine Beinschlagader aufreißen und das würde dein Tod bedeuten. Ja, ja. Der Verblutungstod würde, je nachdem wie hoch der Blutdruck und die Herzfrequenz zurzeit gerade ist, würde innerhalb von 10 bis 15 Minuten der Verblutungstod eintreten. Aber hast du denn nicht panische Angst, überhaupt einen Schritt zu machen? Im Laufe der Jahre wird man immer mutiger. Ist denn dir immer bewusst, das könnte mein letzter Schritt gewesen sein? Ja, das schon. Ja, ich bin Rollstuhlfahrer wegen dieser Geschichte. Und aber du bewegst dich, du bist Rollstuhlfahrer, aber dennoch machst du auch ab und zu Schritte. Ja, hauptsächlich in meinem Zimmer. Ne? Den Weg vom Bett bis zur Toilette, genau. Den gehe ich dann manchmal. Ne? Aber genau könnte es rein theoretisch auch passieren. Ja, natürlich, ja. Wenn du dieses aber nicht in Kauf nehmen würdest, wärst du ein Pflegefall, oder? Naja, ob das überhaupt zum Pflegefall käme, wie gesagt, der Tod ist da viel dichter dran als die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Pflegefall wäre. Na, ich meine, wenn du immer im Bett liegen würdest oder immer im Rollstuhl, dann wärst du ja komplett auf andere Hilfe angewiesen. Ja, so meinte ich das. Ja, ja, genau. Der menschliche Körper ist eine Bewegungsmaschine. Man sollte sich bewegen und... Ja, da muss ich immer Kompromisse finden. Wohnst du alleine? Na, ich bin im Hause meiner Schwester. Ah, ja. Also meine Schwester betreut mich und da habe ich Hilfe. Also von alleine selbstständig einen Haushalt machen, das geht bei mir gar nicht mehr. Wie gehst du denn mit dieser so nahen und permanenten Todesangst um? Ja, wie gesagt, man wird dickfällig im Laufe der Jahre. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Oder anders gefragt, hast du, da das so konkret ist, schon so mit allem abgeschlossen, was Leben bedeutet? Nee, eigentlich nicht. Ich habe einen neuen Sinn im Leben gefunden. Der Sinn meines Lebens besteht jetzt in der Hilfeleistung anderer Betroffener. Ah, daher auch gerade der Hinweis auf die beiden Krebspatienten von gestern. Ja. Wie machst du das? Per Telefon? Mhm. Ah, ja. Ja, oder im Internet, ne, per E-Mail. Mhm, ja. Also da ist eine Lebensaufgabe und auch eine Lebensfreude durchaus da. Ja, ich kriege ja oft genug positive Rückmeldungen. Mhm. Hast du denn so alles geregelt, wenn es denn doch passieren sollte? Ja, ja, klar. Das ist alles in Papier und Tüten. Die Unterlagen hat meine Schwester oben mit meiner... Beerdigung, das ist alles schon geregelt. Das ist ja wirklich eine sehr bizarre Situation, in der du lebst. Du könntest rein theoretisch noch 30 Jahre alt werden. Ja. Noch 30 Jahre so leben, das ginge. Ja, theoretisch schon. Theoretisch ja. Du kannst aber auch nachher, wenn du zur Toilette gehst, sterben. Ja, genau. Das kann auch passieren. Aber ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass das irgendwann mal repariert wird. Weil ich bin ja nicht, wie sagt man immer, ach, mir fehlt jetzt das richtige Wort. Unheilbar. Ich bin ja nicht unheilbar krank. Ja. Mein Zustand könnte jederzeit durch eine große und anspruchsvolle Operation mit sehr großen Erfolgsaussichten repariert werden. Warum wird das nicht gemacht? Weil es für meinen aktuellen Zustand keine Krankheit gibt. Ich will damit sagen, dass dieser Zustand die Folge unglaublich vieler und katastrophaler ärztlicher Behandlungsfehler ist. Wie, und das ist keine Grundlage für eine neue Behandlung, mit der man dir helfen könnte? ist doch absurd. Ja, Ärzte sprechen nun mal nicht gerne über Fehler. Und noch viel weniger sprechen sie über die gesundheitlichen Schäden, die sie mit ihren Fehlern angerichtet haben. Hast du dich denn mit Patientenverbänden oder mit Anwälten mal zusammengesetzt? Ja, eine ärztliche Diagnose hat in Deutschland absolute Gesetzeskraft. Man kann, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, man soll zu seinem behandelnden Arzt hingehen und nochmal in Ruhe mit ihm darüber sprechen. Also wenn aber dieser behandelnde Arzt von Anfang an in krimineller Absicht stark bagatellisierend diagnostiziert hat. Aber dann könnte man den behandelnden Arzt doch wechseln. Ja, das habe ich sicherlich 10-mal versucht. Ich war in der Berliner Charité, ich war im UKSH, das heißt Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Mhm. Ich war im Klinikum Bergmannstrost in Halle, also ich weiß gar nicht, wo ich überall war. Mhm. Aber ich halte nochmal fest, rein medizinisch wäre eine erneute Operation möglich. Ja. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass man dir helfen könnte und dass du wieder ein relativ normales Leben führen könntest. Ja. Die Operation hätte selbst dann noch ca. 80-90%ige Erfolgsaussichten, selbst dann, wenn sie mit mehreren Jahrzehnten Verspätung angegangen wäre. Ich fasse es nicht. Und das macht niemand? Nee. Es diagnostiziert niemand einen katastrophalen Operationspfusch. So, jetzt werden wir dich auch gleich wieder anrufen. Das kann ich alles nicht hinnehmen. Ja, das ist so. Seit 8 Jahren suche ich nur einen einzigen Unfallchirurgen, der nichts anderes machen soll, als einfach nur die geltenden Regeln der ärztlichen Kunst bei mir anzuwenden. So, jetzt sind wir fast im juristischen Bereich. Das können wir hier natürlich gar nicht klären. Aber wir werden dich jetzt zurückrufen, Fredi. Und wir sind ja hier sehr versorgt mit allen möglichen Vernetzungen, bis hin zu Patientenverbänden und so weiter. Und ich bin Mitglied im Deutschen Patientenschutzbund und bin auch Mitglied im Arbeitskreis Medizingeschädigter. Gut, dann bist du ja schon mal ziemlich gut versorgt. Dennoch wollen wir mal gucken, ob wir dir nicht noch etwas anempfehlen können oder ans Herz legen können. Ja, vielleicht findet ihr noch was, was ich noch nicht gefunden habe. Oder vielleicht kommt eine Rückmeldung von unseren Zuschauern und Zuhörern. Weil das ist ja Wahnsinn. Man könnte dir helfen und man hilft dir nicht. Ja, ich habe mittlerweile alles durch. Ich habe im Internet durch Zufall die Seite der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie gefunden. Mhm. Dort waren die 46 Mitglieder dieser Gesellschaft aufgelistet mit E-Mail-Adressen. Und das war ein gefundenes Fressen für mich. Ne? Mhm. Ich habe mich innerhalb weniger Stunden habe ich einen Text formuliert, wo ich in kurzen, knappen Sätzen meinen Fall vorstelle. Mhm. Ich habe sie alle komplett angeschrieben. Allerdings muss ich sagen, 4 E-Mail-Adressen haben aus mir unbekannten Gründen nicht funktioniert. Ja. Aber die restlichen 42 habe ich angeschrieben. Und was kam zurück? Und also insgesamt haben 6 das erste Mal geantwortet und haben dann radiologisches Bildmaterial angefordert. Hatte ich ja alles schon vor Jahren auf den Scanner gelegt. Also im Klartext, es ist auch dabei nichts rumgekommen. Es ist nicht zur Operation gekommen. Gut, so, jetzt machen wir das folgendermaßen, wie gerade gesagt. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder. Wer eine Idee von euch draußen hat für Fredi, bitte dringend uns mailen oder uns anrufen oder schreiben. Wir reichen es weiter. Und dich rufen wir gleich zurück, Fredi. Ja, gut, ich leg auf. Ich drücke die Daumen. Ich drücke wirklich die Daumen. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Kira. Hallo Kira. Hi Domian. 21. Ja. Um was geht's? Es geht eigentlich um die Sendung von gestern, beziehungsweise um das Thema. Ich war... Also mein Leben ist in Gefahr? Genau, ja. Es geht darum, dass ich 3 Jahre verheiratet war. Mhm. Ich habe mit 18 geheiratet und ich habe mich dann im Dezember 2010 von meinem Mann getrennt. Mhm. Und es geht darum, dass er mich halt nicht in Ruhe lässt. Er ruft halt permanent an, schreibt E-Mails, Facebook, kreuzt bei meiner Arbeit auf. Ich habe den Monat nicht verstanden. Gerade 2010 getrennt. In welchem Monat? Im Dezember. Im Dezember, ah ja. Ja, und... Warum hast du dich von ihm getrennt? Ja, es war halt viel Eifersucht. Ich hatte halt andere Pläne. Also ich wollte Abi machen, wollte studieren und er wollte gar nicht, dass ich arbeiten gehe. Er wollte dich einsperren. ja, hat er auch dann getan, was ich, also ich habe ihn dann auch deswegen angezeigt, weil er mich geschlagen hat und... Hat er dich misshandelt, kann man das sagen? Psychisch, ja. Also ich musste mir Sachen anhören, wo ich gedacht habe, also nee. Was musstest du dir anhören? Ja, du kannst nichts, du bist nichts und deine Familie ist scheiße, du bist scheiße und es wird das gemacht, was ich dir sage. Mhm. Und zusätzlich hat er dich geschlagen? Ja. Wohin hat er dich geschlagen? Er hat mich mit dem Kopf gegen die Wand. Und da habe ich jetzt eine Platzwunde gehabt, ist eine Narbe zurückgeblieben. Mhm. Ja. Er ist mit dem Auto, wir waren im Auto unterwegs, dann ist er gegen so einen ganz großen Stein, die meistens vor den Häusern stehen, gefahren. Warum? Ja. Warum hat er das gemacht? Er war auf einem Trip, also ich weiß nicht, er war richtig aggressiv und meinte zu mir, ich bringe dich jetzt um und dann ist er gegen diesen Stein gefahren. Ach so. Und er war auf einem Trip, das heißt, er hatte Drogen genommen? Ich weiß nicht, ob es Drogen waren, auf jeden Fall stand er halt ziemlich nach Alkohol. Mhm. Und ja. Warst du verletzt? Ja, ein paar Kratzwunden, aber mehr nicht, Gott sei Dank. Aber es hätte ihn ja genauso gut treffen können, wenn er gegen diesen Stein rast. Ja, aber hat es nicht. Mhm. Also. Habt ihr Kinder? Nee. Gott sei Dank. Ja. Ja. So, dann hast du dich getrennt von ihm. Wie hat er denn überhaupt auf die Trennung dann reagiert, als du das wolltest? Er war eigentlich ganz ruhig. Also ich habe meine Sachen gepackt, bin zu meinen Eltern gefahren und ja, also danach kam ja dieses ganze Problem, hat sich ja dann wieder hochgeschaukelt. Also er wollte ja, dass ich dann zurückkomme und ja. Und wie ist die Situation genau jetzt heute, erzähl mal. Ja, also er war jetzt vor 2 Wochen an meiner Arbeit, wollte, dass ich mit ins Auto einsteige. Ich hatte ihn dann angezeigt. Da läuft jetzt noch ein Verfahren, er ist momentan auf Bewährung. Mhm. Ja, er schreibt halt E-Mails und ruft mich an und es führt halt dazu, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich machen soll. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ich wohne bei meinen Eltern, ja. Also da hast du einen Schutzraum, da bist du beschützt bei deinen Eltern. Ja, aber meine Eltern sind ja, also, die haben halt so die Trennung auch nicht ganz akzeptiert. Die haben die nicht akzeptiert? Nee. Aber du hast denen doch sicher erzählt, was da los war. Ja, das habe ich auf jeden Fall, aber meine Eltern haben gesagt, ja, du hast ihn selber geheiratet und... Aber du wolltest ihn damals schon heiraten? Es war so, also ich habe ihn kennengelernt und dann war alles schön und gut. Und dann, bis er halt sein wahres Gesicht gezeigt hat und dann hatte ich mal zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nicht. Und dann haben die aber gesagt, du musst jetzt. Also es geht kein Weg dran vorbei. Es hört sich alles so... Ach so, das heißt, du warst letztendlich schon gewarnt und hattest dann so einen familiären, gesellschaftlichen Druck, ja, genau, dich auf die Ehe einzulassen. Ja. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Und es gibt halt ziemlich wenige Menschen, die das verstehen können. Und noch heute stehen deine Eltern nicht richtig auf deiner Seite, sondern kritisieren das. Die kritisieren das. Und ich werde halt immer gefragt, ja, warum hast du dich denn getrennt? Und also... Dieses Rumbohren an in diesen Wunden, die ich habe in meiner Seele, das macht mich halt total fertig. Mhm. Als der da bei der Arbeit bei dir aufgekreuzt ist, was hat er denn da zu dir gesagt? Und wie hat er sich aufgeführt? Also war eigentlich ganz liebe. Also er kam zu mir und sagte, er fragte mich, wann ich fertig mit der Arbeit sei. Ich sagte ihm die Uhrzeit und er sagte dann, ja, er würde dann auf dem Parkplatz auf mich warten. Mhm. Ich war aber so beschäftigt, dass ich das irgendwie an mir vorbeiprallen, also gelassen habe. Mhm. Und bin dann raus, habe mir gedacht, der steht bestimmt nicht mehr da. Und dann wollte ich in die Richtung nach Hause und dann kam er halt mit dem Auto angefahren und meinte so, du steigst jetzt ein, wir fahren nach Hause. Mhm. Und ich bin gerannt. Und er neben dir hergefahren? Ja. Und wie endete das? Das endete, dass ich dann zu einer Freundin gegangen bin. Also rein in die Wohnung und habe dann von da an aus die Polizei geholt. Achso, du konntest so weglaufen, da war dann bald die Wohnung von deiner Freundin. Ja. Ist er da, hat er noch versucht, auch noch in die Wohnung von der Freundin zu kommen? Nee, das nicht mehr. Ja. Bedroht er dich auch? Es ist immer so ein, du wirst schon sehen, was dir passieren wird. Also er sagt jetzt nicht mehr, ich bring dich um oder so, was er vorher schon getan hat. Na gut, aber das ist ja auch schon eine klare Bedrohung. Du wirst schon sehen, was dir passieren wird. Das heißt ja schon fast alles. Ja, eigentlich schon. Was schreibt er dir? Ja, kommt zurück und wenn nicht, dann bringe ich mich um. Also er versucht ja auch, mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich ein billiges Druckmittel. Ja, Du hast ihn angezeigt. Ich habe ihn angezeigt, ja. Und was sagt, weswegen hast du ihn angezeigt? Wegen diesen Bedrohungen. Das ist ja eigentlich, ich finde, das ist schon dieses Stalken. Genau, absolut. Natürlich, ja. Wie hat die Polizei reagiert? Ja, also es sieht ja halt nicht gut aus für ihn, weil er ja auch schon auf Bewährung ist. Mhm. Aber ich denke halt immer so, ich habe immer Panik, weil wenn du einen guten Anwalt hast, hast du auch gute Chancen, denke ich mir immer so. Ich könnte mir vorstellen, dass du bei jedem Schritt aus dem Haus heraus Angst hast, der taucht irgendwo auf. Ist wirklich so. Ich habe sogar Angst einzuschlafen. Bestünde die Möglichkeit, dass er bei euch ins Haus eindringt? In die Wohnung? Ich meine, eine Adresse ist ja leicht rauszukriegen. Also er weiß jetzt zwar nicht die Adresse von mir, aber es ist ja immer leicht rauszukriegen. Er weiß nicht die Adresse von deinen Eltern? Nee. Wie kommt das denn? Das kommt daher, dass die umgezogen sind. Ach so. Hm. Wenn er die hätte, die Adresse, könnte er doch leicht eindringen? Ja, ja. Hm. Wenn du dich da zu Hause auch nicht wohlfühlst bei deinen Eltern, wenn die sich so merkwürdig benehmen, warum suchst du dir nicht eine eigene Wohnung? Weil ich nicht darf in meinem Elternhaus. Ja, ich bin halt ziemlich streng erzogen worden. Du bist 21 Jahre alt. Ich weiß. Du bist eine erwachsene Frau. Ja. Und du darfst nicht alleine wohnen? Nee, also ich bin Familienmensch, das muss ich noch dazu sagen. Also ich weiß nicht, ich könnte natürlich ausziehen. Aber dann wird auch wiederum von meiner Familie gesagt, wenn du ausziehst und dein eigenes Leben führst, dann hast du keine Familie mehr. Und das verletzt mich dermaßen, dass ich dann doch lieber hier bleibe. Kommst du aus einem muslimischen Hintergrund? Ja. Mhm. Woher kommt die Familie? Aus welchem Land? Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Okay, müssen wir auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall, du hängst völlig in der Sackgasse. Ja, so kann man sagen. So sagen, ja. Wie hältst du das denn bloß aus in der Familie, wundert mich. Da würde ich wahnsinnig. Also, ich zeige auf gar keinen Fall Gefühle. Ich funktioniere nur noch. Mhm. Und ja. Aber kann man denn überhaupt noch Familienmensch sein, wenn die Familie einem letztendlich so viel Schlechtes antut? Vielleicht ist es einfach so bei mir, dass ich wegen diesem Funktionieren, dass ich das alles gar nicht mehr wahrnehme. Und Aber wie soll es denn weitergehen? Ja, das weiß ich nicht. Also mal abgesehen von der Bedrohung von deinem Ex-Mann, oder ihr seid ja immer noch verheiratet. Wir sind immer noch verheiratet, ja. Aber auch bezogen auf die Familie, wie soll das weitergehen? Lassen die dich erst raus, wenn du wieder einen neuen Mann heiratest, oder wie? Ich denke schon, ja. Mhm. Das sind alles keine Perspektiven. Ja, aber ich bin so total, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, deine Kräfte sind ziemlich alle. Ja. Also, du machst dir Sorgen wegen dieses Mannes, dass der dir doch irgendwas antun könnte. Ja, auch. Du kennst den sehr gut. Traust du dem so eine Gewalttat zu? Ja, schon, ja. Also, eine Gewalttat meine ich, dass er dich schlimm zusammenschlägt oder noch Schlimmeres macht? Ja. Mhm. So, die Polizei ist informiert. Die ist informiert, ja. Er ist auf Bewährungsstrafe. Was hat er angestellt vorher? Er hat mich geschlagen und hat mich eingesperrt. Ach so, daher kommt die Bewährungsstrafe. Genau, ja. Ah ja. Sonst hat er sich noch nicht zu Schulden kommen lassen, irgendwie kriminelle Sachen? Nee, ich glaube nicht. Was macht er vom Beruf? Er ist Fernmeldetechniker. Mhm. So, Kira, ich glaube, du musst auch eine sehr, sehr gute Beratung haben für deinen speziellen Fall. Das wollen wir jetzt mal im Hintergrund herauskriegen, wer und wie man das am besten macht. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen, um dich auch zu schützen. Okay. Ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, die du noch nicht wahrgenommen hast. Und die werden wir dir jetzt gleich im Hintergrund sagen. Okay. Dann gilt auch für dich, dass du bitte auflegst und wir dich dann im Laufe der nächsten 10, 20 Minuten anrufen werden. Das klappt heute noch. Das klappt heute noch, verspreche ich auf jeden Fall. Mhm. Okay, gut. Liebe Kira, da wünsche ich von Herzen alles Gute und ich hoffe, dass wir dir gleich wirklich ein bisschen helfen können. Okay, danke schön. Gerne, auf Wiederhören. Also, tschüss. Ciao. So, mein Redakteur Marc Strucken kommt rein und reicht mir etwas herein. Und hier steht... Ah, gerade gab es einen Hinweis auf eine Internetseite. Und wir können die Internetseite, die unser Anrufer vorhin genannt hat, ausdrücklich nicht empfehlen. Wir möchten uns hiermit von seiner Aussage distanzieren. Also die Internetseite, die vorhin von Fredi, war es glaube ich, gesagt wurde, können wir nicht empfehlen und das ist nicht unsere Empfehlung gewesen. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit Sandra. Und Sandra ist 33. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Sandra, was geht's bei dir? Wir hatten schon mal vor knapp 3 Jahren miteinander telefoniert. Da ging es mir so ähnlich wie dem Mädchen gerade am Telefon. Ich wurde auch halt in der Ehe sehr oft geschlagen. Das bestand eigentlich nur ein Ausschlagen. Er hat einfach aus Jux und Dollerei geschlagen gehabt, weil er Verlustängste hatte. Und dadurch habe ich dann auch Panikattacken bekommen. Hat mich auch gar nicht mehr aus dem Haus getraut. Ja. Weil ich immer Angst hatte, dass er Ausraster bekommt. Und dann habe ich vor knapp 1,5 Jahren mir klammheimlich eine Wohnung gesucht. Und bin dann von heute auf morgen ausgezogen mit meinen Kindern. Wie viele Kinder hast du? 2. Ich habe Zwillinge, die bei mir leben. Ja, wie alt sind die? Die sind 7 geworden. Und seitdem ich von dem Mann getrennt bin, habe ich auch keinerlei Panikattacken mehr gehabt. Wie ist das denn dann? Ist das glatt gelaufen, diese Trennung? Nein, überhaupt nicht. Kurz bevor ich ausgezogen bin, hat er mir gedroht, mich aus dem Fenster zu schmeißen, wenn ich mit den Kindern gehe, und auch sehr massiv wieder draufgeschlagen gehabt. Diese Kinder, sind das seine Kinder auch? Ja. Ja. Hat er die Kinder auch geschlagen? Nein, nein. Kümmert er sich heute um die Kinder? Nur noch einmal im Monat, weil ich mehr nicht möchte. Das heißt, so einmal im Monat siehst du ihn dann? Nein, ich sehe ihn nicht, nein. Das ist so geregelt, dass du ihm nicht begegnest? Genau. Weil er hat letztes Jahr, nachdem ich dann ausgezogen bin und er dann wusste, wo ich wohne, hat er sehr viel Druck ausgeübt. Dann kamen die Attacken wieder. Ich muss dazu sagen, da ich einen sehr lieben Mann kennengelernt habe, der mich halt in dieser Situation und heute auch noch sehr unterstützt dabei. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast einen Mann kennengelernt, der dich unterstützt? Genau. Ja. Der sagt, du brauchst keine Angst haben, es gibt Mittel und Wege, wie man sich wehren kann. Und ist das dein neuer Partner? Genau. Ah ja. Der dann sagt, wenn das zu viel wird, ruft die Polizei, wenn er zu aufdringlich wird, weil er letztes Jahr sehr viel Telefonterror gemacht hat. Hast du denn mal die Polizei eingeschaltet? Ich habe hinterher einen Rechtsanwalt eingeschaltet, weil das Richtung Stalken ging, und mein Rechtsanwalt hat ihn dann gewarnt. Und das hat geholfen? Ja. Ja. Wie stark waren deine Panikattacken damals? Sehr, sehr stark. Ich habe schon Angst gehabt, alleine nur den Hausflur zu betreten. Und es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dieser schlechten Beziehung und dem Horror, den du da erlebt hast, und diesen Panikattacken. Genau, das sagte meine Psychologin hinterher auch. Das heißt, du hast jetzt eine sehr erfolgreiche Sache hinter dir. Du bist einen tollen Weg gegangen. Ja, ich hatte sehr viel Angst davor, weil ich halt auch nicht wusste, wie ich das aushalte und ob ich das alles alleine schaffe. Ja, viele Frauen haben ja auch wirklich dann Angst, wie wir es gerade auch gehört haben, um Leib und Leben, dass der Typ dann komplett austickt und den Frauen was antut. Genau, da fand ich natürlich auch sehr, der Angst haben. Ich habe auch noch eine Erdgeschosswohnung genommen. Wo ich natürlich auch sehr viel Angst vor hatte. Ja. Aber dann nach und nach ging es eigentlich. Was glaubst du, wie er sich jetzt heute entwickelt hat? Hörst du mal irgendetwas von irgendjemandem? Ja, sicher von Freunden und Bekannten. Er hat jetzt eine neue Partnerin. Und die wird nicht anders behandelt, wie ich vorher auch behandelt wurde. Ah, also es geht genauso weiter. Ja, aber das Schlimmste ist, wenn man mit seinen Eltern darüber spricht, der Sohn ist einfach der perfekte Mann. Hast du mit denen noch Kontakt? Nein. Nee. Wie verhält er sich denn nun euren gemeinsamen Kindern gegenüber? Die sind 7 Jahre, die kriegen ja schon eine ganze Menge mit. Ja, er holt die ab. Und er verbringt auch halt die Zeit mit denen und bringt mir die abends wieder. Aber so wirklich wohl finden die sich beim Papa nicht. Die waren jetzt auch ein halbes Jahr lang nicht da, weil sie einfach auch nicht wollten. Und erklären die das ein bisschen, warum sie nicht gerne zu dem Papa wollen? Die fühlen sich da einfach nicht wohl. Aber er ist nicht gewalttätig ihnen gegenüber? Nein. Nach wie vor nicht? Nein, nein. Da bist du auch sicher, dass das nicht passieren wird? Ja, das will ich mir auch sofort sagen. Was hast du, diese Geschichten hört man ja ganz oft, dass Frauen in solche Situationen kommen, wie du sie auch erlebt hast. Was hast du daraus gelernt? Also erstmal war es bei mir hinterher ganz, ganz schlecht, jemandem zu vertrauen. Und ich schaue mir die Leute immer zweimal an. Weil ich habe gesagt, ich möchte nicht nochmal da reinrutschen, wo ich vorher drin war. Wenn du im Nachhinein so Revue passieren lässt, was war dein entscheidender Fehler? Ich hätte beim ersten Mal, wo ich gegangen bin, hätte ich auch wegbleiben sollen. Und wie viel Zeit ist da noch vergangen, vom ersten Weggehen bis zum endgültigen Weggehen? 6 Jahre. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Das ist ja, weil ich immer Angst hatte, ich würde das alleine nicht packen. Mhm. Nachdem die Kinder da waren, habe ich immer Angst gehabt, ich schaffe das alles nicht alleine. Mhm. Weil dann halt auch extrem die Panikattacken dazu kamen. Mhm. Ja klar, klar. Und das wusste er wiederum wahrscheinlich auch und hat dich dadurch auch klein gehalten. Genau, weil er wusste, dass ich auf ihn angewiesen bin, weil ich immer Angst hatte, dass mir dadurch die Kinder weggenommen werden. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Mann, so wie das ja auch oft der Fall ist, dass der am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, nett war. Und es war ein wundervoller Mann. Besser hätte man sich gar nicht wünschen können. Nach wie vielen Jahren oder Monaten ist die Stimmung gekippt? Nach 2 Jahren. Mhm. Kann man das erklären, was da passiert ist in ihm, mit ihm? Ich hatte 130 Kilo vorher gewogen. Mhm. Und er hat dann immer einen beschimpft als fette Sau und du machst ja gar nichts und tu da mal was für dich. Mhm. Und dann habe ich bis auf 65 Kilo abgenommen gehabt. Wow. Und man hat nicht ein Kompliment bekommen. Nicht ein Kompliment? Nein, aber nicht ein. Aber er hat dich dann kennengelernt, als du schon etwas fülliger warst, oder? Er hat mich kennengelernt mit 70 Kilo damals. Ach so, und dann hast du zugelegt und dann hat er dich beschimpft. Genau. Mhm. Und dann habe ich wieder abgenommen, ja, und dann hat er gar nichts gesagt. Und dann waren wir öfters unterwegs gewesen in den Diskotheken und so. Und da hat er natürlich mitbekommen, wie die Männer mich angeguckt haben. Mhm. Ja, und dann gab es hinter zu Hause dann die Schläge. Mhm. 6 Jahre hast du es ausgehalten? Ja. 6 Jahre. 6 Jahre zu viel. Hm. Aber immerhin, du bist nach 6 Jahren gegangen. Immerhin. Ja. Immerhin. Was ja natürlich ein großer Erfolg für dich auch war und du jetzt ein gutes Leben führst. Auf jeden Fall. Du sagst, ich bin skeptischer geworden und vorsichtiger und du hast ja jetzt wieder einen Partner. Mhm. Wie hast du dich an den angenähert? Ich habe ihm von vornherein die Wahrheit gesagt. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass ich geschlagen wurde, dass ich misshandelt wurde und wir haben sehr viel und lange haben wir darüber gesprochen. Mhm. Das und je mehr ich ihm vertraut habe, desto mehr habe ich ihn auch darüber erzählt gehabt. Ja. Hat dein Ex das mitbekommen, dass da auch ein neuer Mann war? Oh ja. Und wie hat er darauf reagiert? Mit Riesenmenge Theater. Mit Beschimpfungen, mit Beleidigungen, mit Drohungen. Ich nehme dir die Kinder weg. Er hat ihn aufgelauert. Er ist jeden Abend vorbeigefahren, um zu gucken, ob das Auto hier steht und... Es war schon sehr heftig und makaber, dass mein neuer Partner dann auch sagte, wenn es so weitergeht, erstatte ich Anzeige. Mhm. Es ist unfassbar, was ein Mensch einem anderen das Leben zur Hölle machen kann. Ja, weil er wusste die Zeit letztes Jahr halt noch, wie er mich unterdrücken kann. Mhm. Mhm. Er weiß, dass meine Kinder alles für mich sind und dass ich dafür alles tun würde. Mhm. Und wenn er anfängt mit, ja, ich schalte das Jugendamt ein, ich lasse die Kinder wegnehmen, du bist nicht fähig dazu, weil du halt unter Panikattacken leidest. Mhm. Und er wusste damals nicht, dass ich das Jugendamt, dass ich eine Familienhilfe habe und dass sie ja 2 Mal die Woche hier sind und sich das alles angucken. Ach so. Mhm. Dass sie ganz genau wissen, was hier läuft. Wie wirst du das mal, oder vielleicht tust du es auch schon, deinen Kindern erklären, dieses Desaster? Natürlich fragen die natürlich, warum haben Mama und Papa sich getrennt? Mhm. Und die sagen selber von sich aus, dass wir uns gar nicht mehr lieb hatten. Mhm. Also mein Mann muss auch nicht gut über mich sprechen. Ja, hast du den Eindruck, dass er sogar die Kinder versucht aufzuhetzen gegen dich? Ja, seine neue Freundin sagte manchmal zu den Kindern, ja, was haltet ihr denn davon, wenn ihr bei uns wohnt und, ne? Mhm. Wo die Zwillinge dann sagten, Mama, lassen wir nicht alleine. Mhm. Das ist aber das Traurige daran, ich habe die ganzen Jahre gesehen, wie mein Mann mit den Zwillingen umgeht. Mhm. Und ich sehe jetzt, wie mein neuer Partner mit den Zwillingen umgeht. Der geht besser um wie der leibliche Vater. Die Kinder haben zu dem neuen Partner einen herzlicheren Kontakt als zu dem eigenen Vater. Aber das ist doch, nach all den traurigen Jahren, ist das doch wirklich ein großes Glück, dass sich das alles so ergeben hat, für dich und auch für die Kinder. Ja, und vor allen Dingen, wir haben auch selber schon drüber gesprochen gehabt, die Kinder, die haben so viel mitgekriegt, auch wenn man immer sagt, ja, Kinder vergessen. Die vergessen nicht. Nein, die vergessen das nicht. Auch wenn die ganz klein waren, irgendwie ist es abgespeichert. Genau. Ja. Und die haben jetzt so eine harmonische Beziehung, die hier ihr Leben so, dass kein Streit, kein Theater, kein Geschrei, kein Geschlage ist. Mhm. Das ist für die ja komplett neu. Also Sandra, ich gratuliere dir sehr herzlich für das zu dem neuen Leben. Und ja, ohne dich hätte ich, glaube ich, damals nicht geschafft, mich so weit zu entschließen, doch zu gehen, trotz Panikattacken. Also umso schöner auch nochmal, dass du zurückgerufen hast und solche Rückmeldungen geben immer anderen Leuten, anderen Frauen auch, die in ähnlichen Situationen sind, Mut, es auch zu machen, diesen Schritt zu tun. Und die sollen nie wieder den Fehler machen und zurückgehen. Ist egal, was der Mann sagt, er hat sich geändert, er hat Therapie gemacht. Ja. Nie zurückgehen. Sandra, danke für deinen Anruf. Die Sendung ist vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Jonathan Hoffmann. Morgen sind wir wieder da. Freie Themen, Nacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir